DJ-Session mit Mogwai. Einen wunderschönen guten Abend da draußen. Hallo Sektor, hier ist 1 Live und das mit der 1 Live DJ Session und das direkt nach dem Barucaville Wochenende vom letzten Wochenende. Ich hoffe, ihr seid alle wieder einigermaßen genesen und wieder fit und könnt wieder ausgehen und auch seid wieder ready für 3 Stunden aktuellste Clubmusik. Und das in der ersten Stunde wie mit mir Mogwai und den heißesten Neuerscheinungen der Woche. Danach geht's weiter mit dem Set von Kaigo, was er letztes Wochenende auf dem Barucaville gespielt hat. Und danach spielt dann ja noch Topic aus unserem 1 Live DJ Session Residency. So zum Ablauf und ich lege jetzt hier direkt mal los mit 220 Kid und der Platte Heart and Soul und wünsche euch erstmal viel Spaß mit 3 Stunden 1 Live DJ Session. God. you is where I got to be. Yeah. Oh, sugar, where you been hanging out with your male friends? Listen, somebody's gonna hurt you the way you love to keep hurting me. And we'll sing. Oh, baby, love me right. Can you love you till you get it right? Why can't you let the others be? Cause with you is where I got to be. Yeah. Oh, sugar, where you been hanging out with your male friends? Listen, somebody's gonna hurt you the way you love to keep. DJ Session mit Mogwai. Yeah.

1 Live. DJ Session mit Mogwai. Don't love. What is our planet if we don't evolve? What is life without those who live it? We have to start believing in our strength. If we want to create a world for our children, we have to start believing in our strength to change. It is us who have to change. We create change. We hold the power. Ihr hört 1 Live und das mit 1 Live DJ Session. Das gerade mit mir, Mogwai in the Mix. Und was ich hier gerade spiele, ist die aktuelle Nature One Hymne, The Power, The Change, featuring Lily Pistorius und mir, Mogwai. Und ja, die ist jetzt gestern rausgekommen und die Nature One findet nächstes Wochenende statt auf der Pütner. Und ich hoffe, euch dort alle zu sehen. Ja, und wenn ihr diese oder aber auch andere Sendungen gerne nochmal hören möchtet, dann geht doch einfach mal in die 1 Live App. In der App findet immer die aktuellste Show und die könnt ihr natürlich abonnieren und dann egal wo euch offline anhören. Und hier geht's jetzt weiter mit Cascade und Deadmau5 in ihrer Platte I Remember. Und hier spiele ich den John Summit Remix. Der kommt jetzt. 1 Live DJ Session mit Mogwai. Live DJ Session in the House und das mit mir gerade Mogwai in the Mix. Jeden Samstagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr versorgen wir euch hier mit dopestem, aktuellstem Club Sound. Was hier gerade läuft, kommt von Hilo, heißt Open Your Mind vs. The Police, Roxanne im Oliver Heldens Mashup. Den spiele ich hier gerade noch und danach geht's weiter mit Rudy J, Nathan und DJ Kuba und ihrem Cover von Darut Sandstorm. Das kommt jetzt direkt. Session mit Mogwai. Head to roll, Session läuft bei euch im Radio und das mit mir, Mogwai. Gleich um 23 Uhr geht es hier weiter mit Kaigos Live-Set von Parukaville, was er letztes Wochenende gespielt hat. Und danach spielt er noch Topic von 0 bis 1 Uhr aus unserem 1Live-DJ-Session-Residence-Team für euch. Also bleibt dran, es geht hier weiterhin schwer nach vorne und ab gleich mit Kaigo um 23 Uhr und um 0 Uhr mit Topic. Thank you. 1 Live DJ Session mit Mogwai.